Kapitel 4. Am Nachmittag ist Gassan zu Hause. Er sitzt am Computer und arbeitet. Aber er ist nicht konzentriert. Dauernd denkt er an den Termin bei der Firma Gastro Event. Bekommt er den Job? Da piepst sein Handy. Eine SMS von Sven. Hallo Gassan, wie war's? Ruf mich an. Grüße Sven. Gassan ruft gleich zurück.